Sky und Zuma, der braune Labrador, waren mit den Kürbissen beschäftigt, die auf den Äckern lagen. Wir nehmen den großen hier. Okay. Hey Sky, braucht ihr vielleicht... Chase wollte den beiden helfen, doch da kam ein Kürbis genau auf ihn zugerollt. Hilfe! Er konnte gerade noch zur Seite springen. Ich bin hier nur im Weg. Vielleicht kann ich woanders helfen. Rocky sah sich unterdessen in der Scheune um. Er liebte es, Dinge zu bauen und hatte auch dieses Mal eine prima Idee. Eine alte Regenrinne. Klasse! Nicht verschwenden, wiederverwenden. Schnell schnappte er sich die Regenrinne und war schon auf dem Weg nach draußen. Vorbei an Rubble, der mit seinem Schaufelbagger einen Korb mit Äpfeln nach dem anderen in die Scheune brachte. Hier kommt Rubble, der Retter! Zuma und Sky hatten mittlerweile herausgefunden, wie sie die Kürbisse anstoßen mussten, damit sie von selbst Richtung Scheune kullerten. Die Helfer auf vier Pfoten rollen los! Mit Kürbissen! Alle waren beschäftigt. Nur Chase fühlte sich immer überflüssiger. Niemand schien seine Hilfe zu brauchen. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Ja, Marshall retten, der mit dem Kopf in einem der Körbe feststeckte und nicht sah, wo er hinlief. Marshall, die Kürbisse! Immer mehr kamen den Acker heruntergerollt, genau auf den Dalmatiner zu. Aber das konnte der ja nicht sehen. Marshall, pass auf! Auch Rubble kam jetzt angebraust, bremste scharf, die Äpfel flogen vom Schaufelbagger. Während Marshall verzweifelt versuchte, sein Gleichgewicht zu halten, trotzdem hinfiel und sich zwischen lauter Äpfeln und unter einem dicken Kürbis wiederfand. Marshall, ist alles in Ordnung? Der Kürbis steht dir gut. Auch die anderen Fellfreunde kamen jetzt angelaufen. Oh nein. Und sahen sich besorgt um. Wie sieht es denn hier aus? Äpfel, Kürbisse, alles lag durcheinander. Freunde, so werden wir die Ernte niemals schaffen. Wir haben uns gegenseitig gestört. Chase, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Was für eine, Ryder? Es wäre schön, wenn du hier den Verkehr regeln würdest. Ja, Chase kann sowas ganz toll, weil er ist der Verkehrspolizist. Worauf warten wir noch? Hey, Freunde, legt los!